Jetzt prüft ein Dokumentarfilm die schwarzen Kassen der jungen CDU und die obskuren Quellen, aus denen sie gespeist wurden. Bonsoir, guten Abend, meine Damen und Herren, oder genauer gesagt einen spannenden Abend, denn den kann ich Ihnen garantieren. Es geht um Goldbarren und Nazis, um Geheimagenten, Bestechung und Bestechlichkeit, um Waffengeschäfte, Geldwäsche und plötzlich verstorbene Zeugen. Sie merken, es erwartet Sie ein Politkrimi mit allen klassischen Zutaten. Es geht um die Entnazifizierung und geheime Systeme zur Parteienfinanzierung. Spielorte: Frankreich und Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz und insbesondere eine Villa mit Namen Oktogon. Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Dauer Jahrzehnte. Konrad Adenauer baut und lenkt die junge Bundesrepublik Deutschland. Er ist der strenge und zugleich gütige Vater dieser Republik. So sehen ihn jedenfalls die Deutschen. Er wird schon zu Lebzeiten zu einem Denkmal. An dem die Autoren unseres Filmes sich jetzt zu rütteln trauen, Fabrizio Calvi und Frank Garbelli sowie Jean-Michel Meurice als Regisseur, haben das System Oktogon recherchiert. Und weil brisant ist, was sie dabei entdeckt haben, werden wir nach dem Film mit den Autoren und Historikern aus Frankreich und Deutschland noch darüber diskutieren. Auch das sollte spannend werden. In diesem Sinne. Goldbarren, ein auffallender Cadillac, verdächtige Leichen, Geheimagenten, verkappte Nazis und korrupte Politiker. Es beginnt wie eine Scharade, zunächst nicht zu durchschauen. Manches scheint offensichtlich. Anderes sieht niemand, der nichts weiß. Überraschende Verbindungen, die zwischen losgelösten Fakten, zwischen Personen oder auch Bildern zutage treten, führen zu wohlgehüteten Geheimnissen. Da ist dieses Land, über das wenig bekannt ist, ohne sichtbare Grenzen. Nur ein Tal in den Alpen, nicht weit vom Bodensee, zwischen Österreich und der Schweiz. Liechtenstein. Dort in Liechtenstein gibt es oben auf den Hügeln einen Garten mit einer Villa. Sie trägt den Namen Oktogon. Luxuriös und friedlich wirkt sie auf den ersten Blick, aber sie ist umrankt von Gerüchten über kriminelle Machenschaften. Was hat diese Villa mit dem Gold zu tun, das die Nazis im Zweiten Weltkrieg gestohlen haben? Anhand von lange der Geheimhaltung unterliegendem Material in amerikanischen, deutschen und Schweizer Archiven, das nun freigegeben ist, haben Fabrizio Calvi und Franck Garbelli eine Geschichte zurückverfolgen können, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Sie begann vor über 60 Jahren. 1944, es ist Krieg. Straßburg gehört noch zum Deutschen Reich. Im Osten sind russische Truppen auf dem Vormarsch nach Berlin. Rom und Paris wurden bereits von den Alliierten. Es ist Sommer. Am Abend sind vor dem Hotel Maison Rouge mehr Autos als sonst geparkt. Die Eingangshalle ist jedoch fast leer. Nur ein paar Gäste halten sich dort auf, vor allem Offiziere. Der Privatsalon im obersten Stock ist bis in den späten Abend hell erleuchtet. Die Türen sind verschlossen, Zutritt verboten. Ein Unteroffizier steht Wache. Zugegen sind ein General der für Beschaffung zuständigen Organisation TOD, Angehörige des Marine- und des Kriegsministeriums sowie Vertreter der wichtigsten deutschen Industriekonzerne, darunter Krupp, Büssing, Rheinmetall und Messerschmitt. 10 Teilnehmer stehen auf einer Liste. Die Stimmung ist angespannt. Die deutsche Niederlage ist nur noch eine Frage von Monaten. Darauf gilt es, vorbereitet zu sein. Bei diesem Treffen geht es um den Erhalt der Finanz- und Wirtschaftskraft Deutschlands. Doch unter den Teilnehmern ist auch ein Doppelagent, der seit Jahren für den französischen Geheimdienst arbeitet. Die Notizen, die er sich gemacht hat, werden an die Amerikaner weitergeleitet. Darin ist exakt protokolliert, was an jenem Abend im Salon des Hotels Maison Rouge in Straßburg besprochen wurde. La guerre est perdue, donc ça c'est une citation. Der Krieg ist verloren, so schrieb dieser Agent mit. Aber er wird so lange fortgesetzt, bis die Einheit Deutschlands gewährleistet ist. Die Großindustrie muss sich auf eine Finanzierung der NSDAP einstellen, die im Untergrund weiterarbeiten wird. Dazu lässt die Regierung den Industriekonzernen beträchtliche Summen zukommen, die von ihnen im Ausland angelegt werden. Diese und bereits exportierte Gelder sollen eine Finanzreserve der Partei bilden, damit nach dem Zusammenbruch ein großes Reich neu entstehen kann. Und der Verfasser des Berichts, der mit US-Geheimdiensten zusammengearbeitet hat, fügte hinzu, bekanntlich wurde entsprechend verfahren. Tatsächlich wurde nach diesem Treffen ein großer Teil der Kriegsbeute der Nazis im Ausland versteckt. Gold, Devisen, Schuldverschreibungen und Aktien von Hunderten von Unternehmen. Das meiste blieb verschwunden. Ein Jahr später liegt Nazi-Deutschland in Trümmern. Die Verantwortlichen sind tot oder auf der Flucht. Die Macht, das Geld, alles dahin. Im Herzen der Finsternis bleibt nur der grausame Nachweis gemeinsam verübter Verbrechen. Deutschland im Jahre Null. Das Ende des Reichs. Das Ende des Nationalsozialismus. Schwindelnde Leere in zerrütteten Seelen. Die Kriegsverbrecher werden festgenommen und vor Gericht gestellt. Exempel werden statuiert. Doch Berlin und eine Hälfte Deutschlands sind in der Hand der Sowjets und sie wollen noch mehr. Eile ist geboten. Der Druck in Deutschland, einen Schutzwall gegen die Roten zu errichten, macht die Verbrechen der Nazis vergessen. Sie werden gebraucht, um das bisschen, das von einem freien Europa geblieben ist, zu retten. Und dazu genügt es, den Fokus zu verschieben. Dann verschiebt sich mit dem Licht auch der Schatten. Es gab in der amerikanischen Administration kurz nach Kriegsende zwei Lager. Ein Lager, das diese Kriegsverbrecher auf keinen Fall beschäftigen wollte, und ein anderes bei den Nachrichtendiensten, die unter dem Vorzeichen des kommenden Kalten Krieges gesagt haben, man ist auf diese Experten zur Aufklärung der Sowjetunion angewiesen. Also es gab, ja, die Amerikaner haben sich bedient aus dem Nachlass der Nazis, also auf allen Gebieten eigentlich. Aber die Nazis haben sich nach Westen abgesetzt. Die haben sich nicht in Richtung Osten abgesetzt. Und deswegen hatten die Amerikaner die besseren Karten. Und die Nazis, jedenfalls die was zu verkaufen hatten, die wollten für die Amerikaner arbeiten und nicht für die Russen. Nach dem Chaos geht es zunächst um das nackte Überleben. Wer will immer nur in Kellern leben? In dem Durcheinander und den Trümmern ist jeder auf der Suche nach irgendjemandem. Auf russischer wie auf amerikanischer Seite ist es ratsam, sich ganz klein zu machen, möglichst nicht gesehen zu werden und den vielen Kontrollen aus dem Weg zu gehen. Zu den aktiv gesuchten Kriegsverbrechern zählt Reinhard Gehlen, General und stellvertretender Leiter der deutschen Spionage. Er hat bedeutende Netzwerke in Zentral- und Osteuropa aufgebaut, bis in die Sowjetunion. Ein wertvoller Mann. Reinhard Gehlen hat sich auf das fatale Ende vorbereitet. Zwei Monate vor der Niederlage hat er seine Agenten beauftragt, alle vorhandenen Dossiers über die Sowjetunion auf Mikrofilm aufzunehmen. Damit erkauften sich er und seine Männer die Freiheit. Gehlen hat vorgesorgt. Gehlen hat ganz genau gewusst. Gehlen wollte auch eine neue Allianz aufbauen. Und Gehlen hat sämtliche Unterlagen meines Wissens in Metallkästen versteckt. Sie begraben und hat sich dann selber abgesetzt in der Alpenfestung in Österreich mit ein paar anderen Kameraden und hat dort den Ende des Krieges abgewartet. Und dann haben sie nur darauf gewartet, dass Amerikaner kommen und sie mit ihren Metallkisten ihr Wissen an die Amerikaner verkaufen können. Gehlen war mit Sicherheit kein überzeugter Nazi. Er war ein Opportunist, der im NS-Staat Karriere gemacht hat. Er hat sehr frühzeitig die Vorzeichen des kommenden Kalten Krieges erkannt und sich darum schon im Frühjahr 1945 mit seinem Material an die Amerikaner gewandt, wurde letztlich von der CIA übernommen und hat bis 1956 im Auftrag der Amerikaner überwiegend gegen die DDR gerichtete Spionage betrieben. Kleider machen bekanntlich Leute. Mit Schlapphut und dunkler Sonnenbrille. Wer würde ihn so noch erkennen? Den ehemaligen Nazi-Offizier, der es zum Meisterspion im Dienste der Besatzungstruppen gebracht hat. Es gibt gute Menschen, die schlimme Dinge tun und Schuldige, die von Nutzen sein können, so wie er. Urteilen Sie selbst. Gemeinsam mit seinen Agenten von damals, die er in eine neue Organisation eingebunden hat, wird Gehlen für die Amerikaner die Kommunisten bekämpfen. Im österreichisch-bayerischen Alpengebiet, durch das auch die Nazis flohen, hat sich Reinhard Gehlen versteckt. In dieser Gegend finden die Amerikaner später auch aus Museen und Sammlungen in ganz Europa erbeutete Kunstschätze wieder, die auf der Flucht zurückgelassen wurden. Und welche Überraschung! Nur wenige Schritte von der schweizerischen Grenze entfernt, wird im hinteren Teil einer Fabrikhalle auch ein Teil des Reichsschatzes entdeckt. Milliarden Reichsmark in Scheinen und Goldbarren, die dafür bestimmt waren, in der Schweiz oder in Liechtenstein zu verschwinden. Also es gab immer den begründeten Verdacht, dass die NS-Nachrichtendienste ihre Devisen in der Schweiz geparkt haben, Goldverstecke angelegt haben und dergleichen. Wir wissen heute, dass die Goldverstecke im Zusammenwirken von der CIA und der Organisation Gehlen geräumt wurden, überwiegend zugunsten der Amerikaner. Und wir wissen, dass es Devisen gab, die dann verschoben wurden, dass es sehr viele wie Schellenberg gab, die versucht haben, darauf Zugriff zu bekommen. Aber offensichtlich sind große Teile dieser Gelder in Nazi-Netzwerken wie Odessa, das heißt überwiegend in Spanien, gelandet. Was gut oder schlecht ist, hängt von der jeweiligen Zielsetzung ab. Wer ist Freund, wer ist Feind? Amerikaner wie Russen sind auf jeden aus, der von Nutzen sein kann. Auf jeden, der etwas verbirgt oder etwas weiß. Ob Agent, Offizier oder Ingenieur, ob Industrieller, Banker, Gelehrter oder Wissenschaftler. Seine Vergangenheit ist egal. Auf sein Wissen kommt es an. Und so einer ist Herr R. Halbglatze, breite Stirn. Er wirkt wie ein seriöser, selbstbewusster Geschäftsmann. Vielleicht sogar liebenswürdig. Doch sein Gesicht verrät etwas anderes. Sehen Sie sich diese Augen an. Der Blick ist hart, sein Mund hat etwas Böses. Sein Name ist Rudolf Ruschewey. Er gehörte dem NS-Geheimdienst an, war Schwarzhändler und Waffenschieber. Der schweizerische Nachrichtendienst erhielt einen Hinweis auf ihn und hatte ihn von Kriegsbeginn an überwacht. Rudolf Ruschewey ist ein Deutscher aus Erfurt gewesen, der von zu Hause aus Kaufmann war, Industrieller und dann vom Geschäft her ist er vor allem im Waffengeschäft tätig gewesen, im Zusammenhang mit der Vermittlung von Waffen und Munition an die deutsche Wehrmacht von der Werkzeugmaschinen- oder von der Maschinenfabrik Oerlikon Bürle. Bürle, c'est un fabricant suisse, c'était un des plus grands fabricants d'armes à l'époque, qui travaillait beaucoup. Bürle ist ein schweizerischer Fabrikant. Er war damals einer der größten Waffenhersteller und hat eng mit dem Dritten Reich zusammengearbeitet. Das Interessante ist, dass alle Waffenlieferungen Bürles durch Ruschewey vermittelt wurden, der dafür hohe Provisionen kassiert hat. Laut Friedensvertrag war Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg jede Wiederaufrüstung verboten. Aber schon von 1920 an trugen die Schweizer Waffenhersteller aktiv zur heimlichen Wiederbewaffnung Deutschlands bei. Allen voran Emil Bürle. Rudolf Ruschewey wusste, welche Waffen die Deutschen brauchten und platzierte effizient die Bestellungen. Patrone oder Lippenstift? Wo ist der Unterschied? Er liegt im Preis. Und Ruschewey wusste nur zu gut, dass es lohnender ist, Patronen zu verkaufen als rote Küsse. In den vier Kriegsjahren von 1940 bis 1944 hat Bürle den Nazis Waffen und Munition im Wert von 400 Millionen Schweizer Franken geliefert. Anfangs hatten die Deutschen die Produkte nicht wirklich nötig, die ihnen Ruschewey andiente. Ruschewey muss sehr geschickt darin gewesen sein, diverse Hürden in Deutschland zu überwinden, um an den Mann zu bringen, was Bürle verkaufen wollte. Nach meiner Einschätzung musste Bürle Rudolf Ruschewey sehr dankbar sein. Hinzu kam, dass 1940 die Verkäufe nach Deutschland in der Schweiz außenpolitisch erwünscht waren. Die Eidgenossen wollten damals die Waffenlieferungen an die Achse Berlin, Rom, Tokio wieder in ein Gleichgewicht bringen mit denen an die Alliierten. Diese Dokumente belegen, dass Ruschewey innerhalb von 3-4 Jahren fast 10 Millionen Schweizer Franken als Provision einstrich. Die wurden in der Schweiz und später in Liechtenstein angelegt. Während des Krieges führen ihn seine zahlreichen Geschäfte ständig von Paris nach Brüssel und Amsterdam in die Schweiz und nach Liechtenstein. Aus Krankheitsgründen reist er, begleitet von einer Krankenschwester, in einem komfortablen Cadillac. Was steht da? Dass Ruschewey im Dezember 1940 in die Schweiz kam, in Begleitung eines Hans Töppen, der für die Finanzverwaltung der deutschen Agenten im Ausland zuständig war. Von der Abwehr? Agenten der Spionageabwehr. Und hier heißt es weiter, dass sich beide anlässlich dieser Reise um ein Depot in einer Bank in Bern gekümmert haben. Dort lagerte 1 Million Schweizer Franken in Goldbarren. Dieses Geld war offenbar für die Agenten im Ausland bestimmt. 1 Million Schweizer Franken, das wären heute etwa 10 Millionen. Ungefähr. Von Österreich geht es am Bodensee vorbei Richtung Schweiz. Hinter einem kleinen Bergpass führt eine enge und kurvenreiche Straße nach Liechtenstein. An der Grenze steht nur ein Schlagbaum. Also Ruschewey hat viele Reisen zwischen der Schweiz und Deutschland gemacht. Er wurde auch ertappt dabei, dass er zum Beispiel große Mengen von Kleidern geschmuggelt hat aus der Schweiz nach Deutschland. Er hatte auch ein Spezialauto, einen Cadillac, in den ein Radiogerät eingebaut war. Das lässt auch vermuten, dass er das eben für Spionagezwecke gebraucht hat. Am 6. Januar 1944 präsentierte er den Grenzbeamten in Scharnwald dieses Dokument, das ihn als Diplomaten auswies. Der Gouverneur von Liechtenstein hatte ihn zum Handelskanzler ernannt, eine Art Konsul. Und als der besaß er den Diplomatenpass Nummer 154. Er kam aus Ferlach und war unterwegs zu seinem Wohnort Scharn. Rudolf Ruschewey war Staatsbürger von Liechtenstein geworden, geschützt durch einen Diplomatenpass als Handelskanzler. Dieses Foto von ihm, das einzige, das es noch gibt, liegt heute in der für seinen Pass angelegten Akte, die in einem Karton im Staatsarchiv von Vaduz wiedergefunden wurde. Auf dieser Straße kannte er jede Kurve, jedes Schlagloch. Die Straße ist schlecht und nur langsam zu befahren. Seine Villa, 1943 erbaut, liegt weiter oben am Waldrand. Gerüchten zufolge war sie von Wachtürmen umgeben, auf denen SS-Leute mit Maschinengewehren standen. Davon ist nichts mehr zu sehen. Schon merkwürdig. Ein stiller Ort, fernab des Kriegschaos. Es hieß auch, in den Kellern seien Goldbarren versteckt gewesen. Man hat auch etwa 10 Uniformen verschiedener Armeen dort gefunden, ungefähr 6 verschiedene Pässe auf Ruschewei. Auch die Uniformen waren auf Ruschewais Figur geschnitten. Also der Verdacht ist nahe, dass er eben auch Spionagedienste geleistet hat. Man hat das auch in anderen Quellen nachlesen können, dass er verdächtigt wurde, eben ein Spion gewesen zu sein. Rudolf Ruschewei hat es verstanden, sich überall Gehör zu verschaffen. Sein wirtschaftlicher Einfluss, seine Finanzkraft und seine Kontakte verhalfen ihm dazu. Damit wusste er sich immer im richtigen Moment bei den richtigen Leuten interessant zu machen. Mitunter bediente er sich auch der Erpressung. Von Liechtenstein aus versuchte er unter anderem, sich bei den Amerikanern anzudienen mit Geheiminformationen über die Schweiz und mit Kontakten, die er dort schon während des Krieges hatte. Welche Geheimnisse sind hier noch verborgen? Und warum wird diese Villa Oktogon genannt? Ein Achteck ist nicht erkennbar. Was hatte Konrad Adenauer mit dieser Villa zu tun? Was Pierre Laval, der Kopf des französischen Vichy-Regimes im Zweiten Weltkrieg? Präsident Laval, wie es hieß. Er war Rechtsanwalt, Immobilienmagnat, ein ehemaliger Sozialist, der in Presse und Rundfunk und in der Chemieindustrie groß geworden war, bevor er zu Maréchal Pétain stieß, um den Franzosen ihr Glück aufzuzwingen. Als überzeugter Antibolschewist war ihm an einem Sieg Deutschlands gelegen. Er hatte die volle Staatsgewalt und unterzeichnete allein Gesetze und Verordnungen. Er gründete eine Miliz, die Juden verhaftete und verpflichtete alle jungen Leute zwischen 17 und 20 Jahren zur Zwangsarbeit in Deutschland. Zugleich bereicherte er sich weiter an Geschäften, die er schon vor dem Krieg mit Nazi-Industriellen begonnen hatte. Seinen Schwiegersohn Graf von Chambrun ließ er das Geld anlegen. Ein Dickicht aus Geldgier und skrupellosen Eigeninteressen. Laval manipulierte Pétain, während er selbst von dem Agenten und Waffenschieber Rudolf Ruschewei manipuliert oder zumindest kontrolliert wurde. Als der Krieg vorüber war, gingen die Amerikaner davon aus, dass Pierre Laval enge Geschäftsbeziehungen zu Ruschewei und Graf Chambrun unterhalten hatte. Sie sollen während der Besatzungszeit in engem Kontakt gestanden haben. Rudolf Ruschewei soll von Laval, so die Amerikaner, 1 Million Schweizer Franken in Gold erhalten haben, die er in Liechtenstein aufbewahrte. Als Laval nach Liechtenstein wollte, hat er das den dortigen Behörden auch bestätigt. Diesem Dokument zufolge hatte Rudolf Ruschewei von Admiral Canaris, dem Chef der militärischen Abwehr in Deutschland, den Auftrag, Laval zu bestechen. Und zwar schon vor dem Krieg. Der Kontakt zu Laval bestand also sehr früh. Später stellte sich heraus, dass Ruschewei einen Teil des Geldes und des Vermögens von Laval verwaltet hat. Nach Schweizer Informationen brachte Ruschewei zumindest einen Teil dieses Vermögens in die Schweiz oder nach Liechtenstein. Erstaunlich. Rudolf Ruschewei, ein Hehler von Pierre Laval? Den Beweis liefert dieses Foto. Es wurde im April 1945 an der Grenze zu Liechtenstein gemacht. 9 Monate zuvor war Laval 100 Kilometer entfernt mit Pétain und der gesamten Regierung untergetaucht. Was wollte er in Liechtenstein? Laval kam aus Feldkirch und wollte nach Liechtenstein einreisen, weil er, wie er sagte, von Rochevay erwartet werde. Das Interessante daran ist, dass Rochevay genau zu dem Zeitpunkt, als Laval zur Grenze kam, das Gold von einer Bank in Liechtenstein abholen und zu seinem Anwesen in Schaan transportieren ließ. Pierre Laval hat seine Goldbarren nie zurückbekommen. Wenig später wurde er in Barcelona festgenommen und nach Frankreich ausgeliefert, wo er vor Gericht gestellt und wegen Hochverrats zum Tode verurteilt wurde. 6 Monate später wurde er im Hof des Gefängnisses von Fresnes hingerichtet. Die Geister werden sie noch lange einholen, aber das Leben muss weitergehen. Schon über ein Jahr lang ist die eine Hälfte Deutschlands unter sowjetischer Besatzung. Die amerikanischen Truppen müssen bleiben, um das freie Europa zu schützen. Dabei wäre es Zeit, die Boys nach Hause zu holen. In den USA befürwortet so mancher, ohne es offen zu sagen, eine schnelle Wiederbewaffnung Deutschlands, um 180 kommunistischen Divisionen Paroli zu bieten. Rudolf Rochevay wird sich allzeit bereit bald nützlich machen können. Von August 1946 an haben die Amerikaner ein Projekt verfolgt, das darauf abzielte, in Deutschland mit Rochevays Hilfe Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker an der Aufrüstung und Herstellung neuer Waffen arbeiten zu lassen. Das legt nahe, dass die Amerikaner, was Deutschland anbelangte, auf eine heimliche Wiederaufrüstung hinarbeiteten. Jedenfalls schreckten sie davor nicht zurück. Und Rudolf Rochevay sollte in Begleitung amerikanischer Offiziere durch Deutschland reisen, um in den Besatzungszonen Kontakte zu knüpfen, Informationen zu sammeln und gegebenenfalls die Produktion neuer Waffen vorzubereiten. Jener neuen Waffen, von denen am Ende des Krieges viel die Rede war. Während Rudolf Rochevay durch Deutschland reist und seine alten Verbindungen wieder aufnimmt, dehnt sich der sowjetische Hoheitsbereich Land um Land immer weiter nach Westen aus. Als die Russen am 23. Juni 1948 ohne Vorwarnung alle Zugangsstraßen nach Berlin abriegeln und die Wasser- und Stromversorgung sperren, ist klar, worauf das abzielt. Sie wollen Berlin von der Außenwelt abschneiden. Es kommt vielleicht zum Krieg. Jetzt heißt es nicht weichen. Zur Versorgung der eingeschlossenen Berliner Bevölkerung errichten die Amerikaner innerhalb von 24 Stunden eine Luftbrücke. Frachtmaschinen landen Tag und Nacht im 2-Minuten-Takt, ohne Unterbrechung. Ein Jahr lang hält diese Kraftprobe an. Währenddessen trifft Rudolf Rochevay seine mysteriösen amerikanischen Freunde in Kalifornien. Den Unterlagen ist nicht zu entnehmen, wer sie sind. Wie hier steht, hat sich Rudolf Rochevay von 1948 bis 1950 in den USA aufgehalten, in Santa Barbara in Kalifornien. Diesem Schweizer Bericht zufolge hat er dort sehr viel Besuch empfangen. Besucher, die in Sondermaschinen angereist sind. Und auch Rochevay selbst ist oft mit Sondermaschinen nach Washington und New York geflogen. In Berlin geben die Sowjets nach und heben die Blockade auf. Deutschland muss nun endlich die Institutionen eines freien und demokratischen Staates zurückerhalten. 10 Tage später wird aus der Westzone die Bundesrepublik Deutschland und Konrad Adenauer, seit langem der Wunschkandidat der Amerikaner, wird Bundeskanzler. Die Verfassung des neuen deutschen Staates untersagt den Aufbau einer eigenen Armee. Aber sie existiert in den Köpfen, im Bewusstsein der Wähler. Es gilt, den linken Ideologien entgegenzutreten und die Christdemokratie zu unterstützen, also die Partei von Bundeskanzler Konrad Adenauer, die CDU. Bis zu einer Wiederbewaffnung gegen die totalitären Roten, gegen Kommunisten und Sozialisten, wird die Freiheit an den Wahlurnen verteidigt. Sie stehen nicht allein in der Welt. Das Recht steht auf unserer Seite. Und auf unserer Seite stehen die Völker der Welt, die die Freiheit lieben. 3 Jahre vergehen, in denen die Frage einer Wiederbewaffnung Deutschlands die Meinungen in ganz Europa weiterhin in 2 Lager teilt. Anfang 1952 kehrt Rudolf Ruschewey in seine Villa in Schaan zurück. Er ist nicht allein. 6 große Limousinen stehen draußen im Hof. Die Tore sind geschlossen. Aus dem Schweizer Archivmaterial geht hervor, was sich an jenem Tag in der Villa ereignet hat. Die Gründung einer Gesellschaft mit Rudolf Ruschewey an der Spitze, als deren Zweck offiziell Vermögensverwaltung, Aktienhandel und Import-Export genannt werden. Sie trägt den Namen Octogon. Ihre wahren Aktivitäten werden verschwiegen. Es ist klar, warum. Ruschewey hätte kundtun müssen, dass diese Gesellschaft dazu da war, alle Waffengeschäfte mit Deutschland abzuwickeln. Mit dem Deutschland der Nachkriegszeit unter Konrad Adenauer. Interessant ist der Aufsichtsrat. Ihm gehörten neben Rudolf Ruschewey als Präsident ein Dr. Vogt an, der damals Minister in der Regierung von Liechtenstein war. Ferner ein Amerikaner namens White und der Direktor der Rüstungsfabrik Hispano Suiza in Genf. Dieser White war ein skrupelloser Geschäftemacher im Umfeld der CIA. Womöglich wurde der Octagon Trust von der CIA kontrolliert. Hier sind Berichte der schweizerischen Polizei und Nachrichtendienste archiviert. Darin ist dokumentiert, dass White einmal vernommen wurde und angegeben hat, er habe während des Krieges für die britischen und amerikanischen Geheimdienste gearbeitet. In engem Kontakt zu Alan Dulles. Auch nach Kriegsende sei er weiter als Geheimagent tätig gewesen. Dass er sich als Geschäftsmann ausgebe, sei nur Tarnung. Ruschewey soll auch Kontakte zu Reinhard Gehlen gehabt haben. Es ist immer wieder dasselbe Problem. Es gibt genügend Indizien und Übereinstimmungen, die zeigen, dass sich da etwas formierte, das weit über Rudolf Ruschewey und viele andere Leute hinausging. Aber das müsste weiter verfolgt werden. Weiter verfolgt? Bevor wir zu Bundeskanzler Adenauer kommen, führt uns die Geschichte nach Genf. Hier unterschreibt Rudolf Ruschewey 6 Monate später im Hotel de la Paix einen ersten Vertrag über 3,7 Milliarden Schweizer Franken für den Ankauf von Kanonen und Munition bei Hispano Suiza. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Wiederbewaffnung Deutschlands noch immer von der Verfassung verboten. Die Bundeswehr wird erst 2 Jahre später gegründet. Der Waffendeal ist also streng geheim und wird entsprechend gefeiert. Ruschewey's Bewirtungsrechnung liegt bei den Akten. Krüger. 10 Flaschen Champagner, Jahrgang 45. Einige Monate später unterzeichnet Franz Josef Strauß, damals noch Bundesminister für besondere Aufgaben, mit Octogon und Hispano Suiza einen Vertrag über 2,5 Milliarden D-Mark zur Lieferung von 10.600 Panzern eines neuen Typs, von dem es bis dato nur ein Holzmodell gibt. Anschließend überweist Strauß einen Vorschuss von 193 Millionen D-Mark sowie 12 Millionen D-Mark Provision auf ein Sperrkonto der Saal-Oppenheim-Bank. Waffengeschäfte sind angenehm, öffentliche Mittel in Riesensummen und so strenge Geheimhaltung, dass keiner davon weiß und ohne jegliche Kontrolle. Aber dazu kommen wir noch. Zeitgleich werden von Octogon Milliardenbeträge von der Schweiz nach Deutschland transferiert. Die Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt später, dass es sich um Gelder handelt, die der NS-Geheimdienst 8 Jahre zuvor versteckt hatte, nach dem besagten Treffen im Hotel Maison Rouge. Ziemlich schnell kommen die Vorgänge dem Direktor eines Palastes in Luzern zu Ohren. Er ist für den schweizerischen Geheimdienst tätig und streut Informationen an die Presse. Der deutsche Botschafter in Bern ist besorgt und versucht, seine Regierung zu warnen. Vergeblich. Mehr noch, die Schweizer Justiz nimmt zu Protokoll, was Dr. Werner Plappert, ein deutscher CDU-Politiker, aus Verlautbarungen erfahren hat. Anschließend versucht Plappert ebenfalls vergeblich, Bundeskanzler Adenauer zu warnen. Plappert fährt nach Bonn, dann nach Bern zur deutschen Botschaft. Schließlich wendet er sich an das zuständige Ministerium, sogar an Adenauer selbst. Und am Ende gibt er seine Unterlagen Reinhard Gehlen, dem Chef des Bundesnachrichtendienstes. Reinhard Gehlen? Sie erinnern sich, der Alt-Nazi, den die Amerikaner zum Leiter der deutschen Spionageabwehr gemacht haben. Dieser Reinhard Gehlen nimmt Werner Plapperts Akte entgegen und legt sie, wie es sich gehört, mit dem Vermerk erledigt ab. Der Bundesnachrichtendienst ist dem Bundeskanzler unmittelbar unterstellt. Er ist also das geheimste und wichtigste Vollzugsorgan der Politik des Bundeskanzlers. Und wenn ein Bundeskanzler Adenauer illegale Praktiken anwendet, um Parteien zu finanzieren, dann wird das vom Bundesnachrichtendienst als untergeordneter Behörde gedeckt. Octogon hatte offenbar enge Verbindungen zum Bundesnachrichtendienst, allerdings unter amerikanischer Aufsicht, in der Person von Reinhard Gehlen. Schaut man in die Geschichte der Organisation Gehlen und des Bundesnachrichtendienstes, dann gibt es eine durchgängige Kontinuität der nachrichtendienstlichen Kooperation mit Rüstungsexporteuren, insbesondere was illegale Rüstungsexporte gerade in Krisen- und Konfliktstaaten betrifft, die vom Grundgesetz her eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland verboten sind. Als Werner Plappert seine Oktogon-Akte zu Reinhard Gehlen trägt, begibt er sich praktisch in die Höhle des Löwen. Er hat keine Chance. Da wurde ein Schmiergeldsystem aufgedeckt, zu dem es sehr präzise Aussagen gab. So hat zum Beispiel der deutsche Botschafter in Bern erklärt: Ich hatte eine Liste in Händen mit den Namen von 15 Ministern und hohen Politikern aus Adenauers Umfeld, die Schmiergeld erhalten haben. Das Grundprinzip war sehr einfach. Es wurden Waffensysteme geordert, die dann nie geliefert wurden. Und das Geld dafür floss zurück nach Deutschland, zur Bank Saal Oppenheim von Robert Pferdmenges. Er verwaltete dieses Geld in der Bank und war zudem Mitbegründer der Staatsbürgerlichen Vereinigung Köln e.V., die Parteispenden für die CDU gesammelt hat. Tatsächlich wusste Robert Pferdmenges, ein geschickter Bankier, genau Bescheid über die nach dem Krieg in der Schweiz und in Liechtenstein versteckten Gelder. Er verstand sich darauf, Finanzierungsnetzwerke zu organisieren und entwickelte das Geheimsystem weiter, das Ruschewei aufgebaut hatte. Pferdmenges und Adenauer waren seit den 20er Jahren eng befreundet. Pferdmenges galt als der einzige Dudes-Freund von Adenauer. Sie haben 1928 in Köln zusammen den Rotary Club gegründet und sie blieben während der Nazizeit in engem Kontakt und tendierten dahin, die Nazis mit in die Regierung zu holen. Adenauer war ja der führende Repräsentant der Partei Zentrum, katholische Partei. Und auch Adenauer hat sich schon vor 1933 darum bemüht, die Nazis mit in die Regierung zu holen. Wenn Sie über die Zeit von Konrad Adenauer reden, der vermutlich der wichtigste Kanzler der Republik war, sind Sie immer bei Robert Pferdmenges. Robert Pferdmenges war ein Kölner Bankier, zu dem er ein absolutes Vertrauen hatte, der für ihn alle wichtigen Dinge organisierte, alle geschäftlichen wichtigen Dinge, der ihn beriet, auch bei Firmengeschichten. Und Robert Pferdmenges gehörte mit zu den Gründern der Staatsbürgerlichen Vereinigung 1954. Also er war die führende Persönlichkeit in der Bank Oppenheim. Die Bank Oppenheim hieß von 1938 bis 1947 auch Bank Pferdmenges. Und diese Bank hat als eine der wenigen überlebenden jüdischen Privatbanken in der Nazizeit eine sehr wichtige Rolle gespielt, eine kriegswichtige Rolle. Sie hat die großen Aufrüstungsprogramme von Krupp und den Hermann-Göring-Werken mitkreditiert. Sie hat bei Arisierungen, auch etwa in Luxemburg, in Polen, mit aktiv gehandelt. Und sie hat auch für internationale Finanzkontakte während des Krieges für das Deutsche Reich eine wichtige Rolle gespielt. Den Waschvorgang kann man sich ganz einfach vorstellen. Eine Firma gibt Geld. Das Geld wird dann auf Umwegen in die Schweiz oder nach Vaduz transferiert. Dort angeblich für einen gemeinnützigen Zweck, den man erfunden hat, ausgegeben. 10% werden abgezogen und der Rest wird dann zurückgeholt von den Schatzmeistern der bürgerlichen Parteien. Und das war der Apparat, um die Sozialisten damals zu bekämpfen. Das war Adenauers wichtigste Waffe, finanzielle Waffe. Eine finanzielle Waffe. Das war verdeckt und illegal und die Teilnehmenden wussten auch, dass das verdeckt und illegal war. Genau deshalb waren sie ja auch nach Liechtenstein gegangen. Also jedenfalls wurde das System der illegalen Parteienfinanzierung auch mit Strukturen gemacht, die schon in der Nazizeit entstanden sind. Das bedeutet, diese klassische Kombination von Nummernkonten in der Schweiz mit Stiftungen in Liechtenstein. Visotest, Interdroit und Aspe hießen diese. Und auch ähnliche Spendensammelvereine, die beispielsweise von der FDP gegründet worden sind, hatten immer diese Struktur, dass sie Counterparts in Liechtenstein hatten, Stiftungen und Bankverbindungen, Nummernkonten in der Schweiz. Also diese Konstruktion war in der Nachkriegszeit sehr verbreitet. Ein umfangreiches System, das die Nationalsozialisten aufgebaut hatten und das sie zum Teil nutzten, um mit dort verborgenen Schätzen die für eine Demokratie unverzichtbaren politischen Parteien zu finanzieren. Im geteilten Deutschland macht sich unter dem ständigen Druck des Kalten Krieges die Korruption breit. Am Morgen des 16. Juni 1953 rebellieren Bauarbeiter im russischen Sektor Berlins gegen erneute Einschränkungen. Dass sich spontan ein Zug von Tausenden von Demonstranten formiert, die zum Generalstreik aufrufen, kommt völlig überraschend. Der Aufstand dehnt sich im gesamten sozialistischen Deutschland auf mehr als 150 Städte aus. Moskau verkündet den Ausnahmezustand und setzt Panzer ein. Offiziell gibt es 16 Tote und Hunderte von Verletzten. Im Westen demonstrieren Pazifisten und die linken Parteien gegen die Wiederaufrüstung. Muss die Freiheit mit Waffen verteidigt werden? Mich beanspruchen zu können, dass ich so wie nur irgendeiner hier im Hause ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren, man muss doch die Welt realistisch sehen. Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Mehr denn je drängt die Wiederaufrüstung. Reinhard Gehlen wird als Leiter des Bundesnachrichtendienstes bestätigt. Auch wenn sie einmal Nazis waren, sie sind die Besten. Es gilt, die Reihen zu schließen. Paul Dickkopf, der im Krieg SS-Offizier war, wurde 10 Jahre später Leiter des Bundeskriminalamtes und Chef von Interpol. Ein Mann mit Erfahrung, ein Spezialist, der Ahnung hat von seinem Fach. Die Straftaten, die uns am meisten zu schaffen machen, gehören in das Gebiet des Diebstahls. An sich ist es nicht zu erklären, dass bei dem heutigen Wohlstand der Diebstahl ein solches Ausmaß angenommen hat. Leider ist dieses Phänomen in allen hochzivilisierten Staaten zu bedenken und zu bemerken. Es könnte sein, dass an unserer Zivilisation, ganz sicher aber an unserer Erziehung, etwas mangelt. Paulinus Dickkopf war zunächst mal im Dritten Reich SS-Untersturmführer, also mit einem Leutnantsdienstgrad relativ gering aufgehängt. Er ist wie so viele aus dieser jungen Generation Reichssicherheitshauptamtangehöriger in die deutschen, westdeutschen Sicherheitsbehörden gewechselt und hatte da eine entsprechende Abdeckungsfunktion und auch eine Nachzugsfunktion für viele belastete NS-Geheimdienstler. Und nach dem Krieg, welche Karriere hat er gemacht? Paul Dickkopf wurde Präsident des Bundeskriminalamtes, hat auch dafür die Verantwortung zu tragen, dass im Bundeskriminalamt sehr viele braune Figuren nachgezogen wurden. Und er hat eine Vielzahl von Ermittlungen, die von Bonn nicht gewünscht waren, unterlassen. Ein weiterer hochrangiger Nazi, Hans Globke. Er wirkte an den Nürnberger Rassegesetzen mit. Da sehen Sie ihn. Ein emsiger Höfling, schleimig und leutselig, verantwortlich für die Sicherheit der Republik. In der Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland hat sich der Bundeskanzler Adenauer und seine Staatssekretäre Lenz und Globke vielfach auf die Nazi-Elite abgestützt, in vielen gesellschaftlichen Bereichen bis hinein in die Justiz, aber natürlich vor allem im Bereich des Militärs und der Nachrichtendienste, denn da hatten sich ab 1947 die alten Eliten bereits wieder versammelt und sie übten auch großen politischen Einfluss aus Pullach aus auf die Regierung Adenauer, aber auch auf Oppositionsparteien wie die SPD. Also Konrad Adenauer war kein Nazi, er war ein Antinazi, aber er hatte ein Faible für Leute, die handwerklich gut waren. Das waren leider zum Teil Nazis. Der berühmteste ist dann Globke, Mitkommentator der Nürnberger Rassengesetze gewesen. Die hat er dann in seiner Umgebung nicht nur geduldet, sondern zum Teil auch gefördert. Globke war die rechte Hand von Adenauer, Globke war auch der Geldverwalter. Man muss sich vorstellen, Konrad Adenauer hatte ein Tresor im Kanzleramt. Ein Tresor, aus dem er Geld nahm, um dann Parteifreunden wieder Geld zu geben, die er unterstützen wollte, oder gegen Leute, die er bekämpfen wollte. Adenauer ging mit Geld als Waffe um, beispielsweise über die Staatsbürgerliche Vereinigung. Die hat zeitweise auch die FDP unterstützt in frühen Jahren. Und als 1956 in Nordrhein-Westfalen die FDP sagte, nein, wir gehen nicht mit der CDU zusammen, sondern wir gehen zusammen mit der SPD, hat er gesagt, die bekommt kein Geld mehr. Und fortan bekamen die für diese Jahre dann auch kein Geld mehr von. Von Bankier Pferd Menges organisiert und von Gehlen, Globke und Dickkopf gedeckt, diesen ausgewiesenen Experten für Geheimoperationen, läuft das System Adenauer reibungslos, geschmiert mit heimlichen Provisionen aus fiktiven Waffengeschäften. Diskrete Gesten der Verbundenheit, Zeichen heimlichen Einverständnisses, die Fäden der Macht. Noch einmal Hans Globke bei Gunstbezeugungen. Und hier sehen wir den Aufsteiger, den kommenden Mann, Helmut Kohl. Vorerst informiert er sich noch. Die Staatsbürgerliche Vereinigung war ein Verein, der saß zunächst in Köln. Und als da die Steuer zu neugierig war, sind die nach Koblenz gezogen. Dort war Rheinland-Pfalz, dort regierte die CDU, dort war auch bald Helmut Kohl Ministerpräsident. Und die wurden dann all die Jahre geschützt. Und die Steuerverwaltung hat nie Einblick genommen in das, was die Staatsbürgerliche Vereinigung machte. Das heißt, sie sammelte Geld in der Industrie, Millionensummen. Diese Millionensummen wurden dann auf Umwegen in die Schweiz nach Liechtenstein gebracht, nach einem kleinen Abzug dann zurückgeholt. Die Schatzmeister holten es teilweise sogar im Kofferraum, hatten die Hunderttausende und brachten es über die Grenze zurück. Nach Berlin erhebt sich Budapest gegen das Joch der Sowjetunion. Die Niederschlagung erfolgt schnell, brutal und endgültig. Der Kalte Krieg ist wieder voll entbrannt. Es ist nicht der rechte Moment für die Verbreitung von Schmiergeldgerüchten, die die Christdemokratie schwächen und den linken Parteien den Weg ebnen könnten. Also kein Wort darüber. ...1961 ist es eine Mauer, die die freie Welt entsetzt. Ihn ziehen die Sowjets rücksichtslos und ohne vor Westteil der Stadt, die in aller Eile errichtet wird. Der Westen ist konsterniert und wieder droht Krieg. Mehr denn je spielen Berlin und Deutschland eine Schlüsselrolle in Europa. Die Wiederaufrüstung Deutschlands drängt. Und der totalitären Bedrohung sind freie Wahlen und eine pluralistische Parteienlandschaft entgegenzusetzen. Für die Amerikaner steht die Demokratie auf dem Spiel. Kurz gesagt, die CDU von Bundeskanzler Adenauer. Germany is the key to Europe. If all Germany, its people, their industry, the ground on which they stand, were to fall under Soviet control, all of Europe would sooner or later be dragged into the Soviet bloc. Now, in a free election, the 50 million people of West Germany have reaffirmed their solidarity as a democratic state and as a partner in the North Atlantic Alliance. Chancellor Adenauer, you have just won the largest majority in the history of German democracy, a triumph for your policy and for you personally. But your country is still divided. The Soviet Empire is on your eastern boundary, and the Cold War is an everyday matter. The problems that lie ahead are, if anything, greater than the ones already overcome. We would like now, briefly, to examine how things stand. Die freie Welt braucht ein wiederbewaffnetes Deutschland. Das bedeutet, Deutschland braucht Waffen. Doch die ersten gelieferten Panzer aus dem genannten Octagon-Geschäft sind anfällig. Ihre Einsatzfähigkeit ist eingeschränkt, auf die es gerade jetzt so sehr ankommt. Ein Skandal. Der Bundeskanzler, sein Verteidigungsminister und mehrere Regierungsmitglieder geraten ins Zwielicht. Die Panzer werden zur Staatsaffäre. 1962 kam es in Deutschland zum Skandal, weil die ersten ausgelieferten Schützenpanzer nicht funktionierten. Es stellte sich heraus, dass sie nicht einmal manövertauglich waren. Ersatz musste geordert werden und das warf Fragen auf. Was ist denn das? Wieso funktionieren diese Panzer nicht? Hat das denn niemand überprüft? Und so wurde schließlich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt, der klären sollte, weshalb untaugliche Schützenpanzer bestellt worden waren, bei denen die Waffenausstattung nicht funktionierte und so weiter. Die Tatsache, dass hier ganz wesentliche Leute von einem Schaden gesprochen haben. Die Tatsache, dass dieser Schützenpanzer eben doch eine Alternative hatte, die man eben nicht verfolgt hat. Und dass Ihre Gutachter alle interessengebunden gewesen sind, die Sie hier zitiert haben. Das geht doch aus den Akten eindeutig hervor. Und dass deswegen Ihr Wert von Anfang an relativiert gewesen ist. Nicht wahr? Sie müssen doch die Aussagen auch werten nach der Interessenlage der Einzelnen und nicht nur nach dem Dienstrang, den Sie im Augenblick auf den Achselstücken tragen. Das war es doch gewesen, dass Sie hier versucht haben, dem deutschen Volk und der Welt weiszumachen, Sie könnten dank deutschem Genie in 3 Jahren 500.000 Mann Armee aus der Erde stampfen. Das ist schon bei Schillers Jungfrau von Orlea daneben gegangen, das ist erst recht hier daneben gegangen. Der Abgeordnete Mörsch wird vom Bundestag mit der Leitung des Untersuchungsausschusses beauftragt. Und der Mann, der die Regierung als erster gewarnt hatte, Werner Plappert, wird als erster befragt. Der Sternjournalist Sepp Ebelseder trifft ihn viele Male zu ausgiebigen Gesprächen. Ich sehe ihn noch vor mir. Ich habe mich mindestens mit ihm, würde ich sagen, 10, 15 Mal getroffen, vielleicht sogar 20 Mal. Wir haben uns auch, glaube ich, in München getroffen und so. Also das lief sehr gut. Er war ja sehr informiert, nicht? Wenn er das alles, gut, ich meine, die Aussagen waren sowieso, da war nichts wegzuschießen oder so. Aber er war eben sehr impulsiv, sehr erregt, wenn er sprach. Und ich habe bei vielen Dingen habe ich Zweifel gehabt. ob er die Wahrheit sagt oder nicht die Wahrheit sagt, ob er sich irrt oder sonst was, ja, bewusst oder unbewusst. Und aber all das, was er erzählt hat, und ich musste ja, wir haben ja eine Rechtsabteilung, ja, und dann haben wir noch einen Chefredakteur. Und die Rechtsabteilung musste da durchgehen, wo ist, und dann haben die gesagt, was hast du für Beweise und so weiter. Also dann habe ich da gesessen irgendwo bei der Rechtsabteilung, die haben mich vielleicht für 4 Stunden auseinandergenommen. Ja, und dann stand das Ding aber und dann habe ich wieder Dokumente gehabt. Die stand ja schon schlecht da und Sie haben die Beweise gehabt sozusagen gegen die CDU. Ja, ich habe zum Teil Beweise gehabt und ich habe auch Papiere gehabt. Und Sie konnten wirklich beweisen, dass die CDU Geld bekommen hat? Ja, damals, ich meine, das steht hier herinnen, das, und so ist es, war es nicht angreifbar. Einer der größten Nachkriegsskandale war diese Geschichte mit HS-30. Im Archiv des Deutschen Bundestages liegen die Vernehmungsprotokolle des Untersuchungsausschusses. Die Anhörung von Werner Plappert war die erste und längste. Hier ein Ausschnitt. Question. Frage. Herr Plappert, seit wann hatten Sie den Verdacht, dass bei den über den Octagon Trust mit Hispanos Visa abgeschlossenen Waffengeschäften Schmiergeldzahlungen an die Parteikasse der CDU flossen? Antwort: Mindestens seit 1953. In der Schweiz gab es diesbezügliche Hinweise, als der Octagon Trust 100 Feldgeschütze an den Bundesgrenzschutz liefern sollte. 5% der Kaufsumme von 570 Millionen D-Mark sollen in die BRD zurückgeflossen sein, an Beamte und CDU-Politiker. Als ich diesem Gerücht nachging, erhielt ich eine Warnung, ich solle mich da bloß nicht einmischen. Frage: Haben Sie, als sich Ihr Verdacht erhärtete, eine deutsche Dienststelle informiert? Antwort: Ich habe mich an den deutschen Botschafter in der Schweiz gewandt. Er hat meinen Bericht sehr aufmerksam gelesen und ihn an das Auswärtige Amt weitergeleitet. Als namhaftes CDU-Mitglied hat er auch einen persönlichen Brief an Dr. Adenauer geschrieben. Frage: Wissen Sie, wie die deutsche Regierung darauf reagiert hat? Antwort: Das Auswärtige Amt gab ihm Anweisung, sich nicht mehr mit dieser Angelegenheit zu befassen. Und als er später in den Ruhestand ging, wurde er zur Verschwiegenheit verpflichtet bezüglich der Waffengeschäfte mit dem Octagon Trust und Hispanos Suiza. Frage: Sie kannten die Protagonisten in dieser Affäre. Halten Sie es für möglich, dass sich nicht nur einzelne Personen auf diese dubiose Weise bereichert haben, sondern auch die CDU als Regierungspartei? Antwort: Ich denke, auf deutscher Seite war das Panzergeschäft nur ein Mittel zur illegalen Parteienfinanzierung. Was dann geliefert wurde, war sekundär. Es ging vorrangig darum, mit Provisionen aus einem Auftrag, der ein möglichst großes Volumen hatte, den Wahlkampffonds der CDU zu füllen und natürlich die Taschen aller Beteiligten. Das erklärt die außergewöhnlich hohe Anzahlung von mehr als 200 Millionen D-Mark zulasten der Steuerzahler. Die Presse stürzt sich förmlich auf die Affäre und veröffentlicht Details. Den Eingang des Hotels, in dem die Verträge unterschrieben wurden. Und die Hauptprotagonisten. Robert Pferdmenges, Reinhard Gehlen, Kurt Krämer, der Generalbevollmächtigte des Rüstungskonzerns Hispano Suiza. Der überraschende Verlierer bei all dem ist Werner Plappert. Es kursieren ehrabschneidende Gerüchte. Für seine politischen Freunde wird er zur Unperson. Isoliert und deprimiert muss er sich verstecken, um der Hatz auf ihn zu entgehen. Schließlich wird hier an diesem Ufer des Bodensees seine Leiche gefunden. Fast symbolträchtig, auf halbem Weg zwischen Liechtenstein und der Schweiz. War es Selbstmord? War es Mord? Wer weiß? Mit ihm starb jedenfalls der wichtigste und zweifellos gefährlichste Belastungszeuge. Also ich habe ihn, visuell habe ich ihn noch vor mir, ja. Und man hat damals gesagt, er ist umgebracht und vergiftet worden. Das ist erzählt worden. Also ich habe das nicht recherchiert, weil dann wäre ich überhaupt nicht fertig geworden. Ich habe auch die Geschichten waren fertiger. Es ist aber dann noch weitergegangen, weil noch eine große Geschichte gemacht werden sollte, sogar ein Buch sollte kommen und so weiter über das Ganze. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr, ich bin fertig, ich muss was anderes machen, sonst verlasse ich den Stern, weil das hält man nicht aus. War ich ein bisschen gefährlich? Also ich muss sagen, später ist mir bewusst geworden, dass es sehr gefährlich war. ist mir später bewusst worden. Und der Schaufelberg hat ihm gesagt, pass auf. Die sind auch hinter dir her. Gut, kann jeder sagen. Aber mir war es schon bewusst. Ich glaube, ich habe auch im Hotel Leute gesehen, die ich zufällig immer wieder gesehen habe, ja, und dann freundlich zu mir rübergelacht haben und so. Also nicht Frauen, sondern Männer, ja. Und dann irgendwie von Tisch zu Tisch irgendwie sind sie im Urlaub da und so. Also so die ganze Eskalation, um einen zu kriegen, zu schnappen, ja, um ihn rüberzuziehen ins eigene Lager. Weißt du, was ich erzählt habe, der Strauß hat öfter Kontakt mit Henry Nannen, meinem Chef, dem Chefredakteur vom Stern gehabt. Ja. Und da gab es eine Zeit, immer wenn die beiden sich getroffen haben, und sei es auch zufällig, hat er immer gesagt, na, wie geht's Ihren Unterwelts Nick Natterton, die Kanalratte? Hm? Und das hat er immer wiederholt. Aber der erste Satz war, er hat mich geduzt, ja. Er hat immer gesagt, vom Ebelseder, hat immer von Sie gesagt. Sie, Sepp Ebelseder. Dann hat er sich lustig auch gemacht und gesagt, Sepp, aber er hat mich, also lange Zeit, und ich habe auch Warnungen bekommen, also auch aus meinem eigenen Haus und so weiter. Vom Spiegel kam eine Warnung, dass sie gehört hätten, dass sie irgendwas gegen mich vorhaben und so, ja. Der Tod von Werner Plappert, der schnell in Vergessenheit gerät, wird nie aufgeklärt. Im Bodensee ruht sein Geheimnis. Der üble Geruch verfliegt. Kommen wir zum Nächsten. Der Nächste ist Otto Lenz, links im Bild mit Brille, CDU-Abgeordneter, Ex-Minister und Regierungssprecher. Sein Name stand auf der Liste der 15 bestochenen Minister. Als er vor dem Untersuchungsausschuss aussagen soll, verschwindet er und verstirbt wenige Tage später urplötzlich auf der Insel Ischia vor Neapel. Aufgrund der sonderbaren Todesumstände reist der unabhängige Publizist Bernd Engelmann mit seiner Frau dorthin. Naja, weil der Mann bis dahin ein Kerngesunder war und er sollte innerhalb von einer Woche an Malaria gestorben sein. Das war selbst damals, glaube ich, nicht mehr üblich. Also nicht nötig, und das war also etwas, was doch sehr zum Zweifel Anlass gab. Und da sind wir dahin und haben versucht, mit dem Arzt, den man auch noch gefunden hat, und das Krankenhaus haben wir besucht, und ich habe da die Fotos gemacht. Also das Krankenhaus, wo dieser immerhin wohlhabende Staatssekretär AD hingebracht wurde mit einem langsamen Motorboot, also immer in Lebensgefahr. Das war ein Arme-Leute-Krankenhaus. Es war schrecklich, erbärmlich und sehr eigenartig, dass man dort einen Diplomaten hinbringt, weil seinen Pass wird man ja wohl gesehen haben, wenn man ihn ins Krankenhaus transportiert. Und das war alles sehr eigenartig. Und dann haben wir auch noch diese kleine Pension besucht und wollten da vielleicht auch mal mit jemandem sprechen. Das war aber alles nicht, die wollten nicht. Auf Ischia fotografiert das Ehepaar Engelmann die Kulisse der letzten Tage von Otto Lenz. Den Hafen, das kleine Boot, mit dem der Kranke transportiert wurde, die Straßen um das Krankenhaus, die bescheidene Pension, in der der ehemalige Minister gewohnt hat, mit dem dürftigen kleinen Namensschild Villa Magdalena. Ein kleiner Hof und ein paar schlichte Zimmer. Was wollte dieser doch wohlhabende Politiker hier? Sich verstecken? Vor wem oder was? Wer hat der CDU diese Leiche in den Keller gelegt? Und da gab es Obduktion oder Untersuchung? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie sehr. Es gab, glaube ich, ein Staatsbegräbnis oder sowas, halbstaatliches dann. Aber wie das dazu gekommen ist, wurde auch nie kein Untersuch. Es wurde, glaube ich, vom Parlament gefordert, dass der mysteriöse Tod aufgeklärt werden soll. Das nie erfolgt. Und so ist es, glaube ich, heute noch. Nee, das wurde ja auch von der damaligen Deutschen Bundesrepublik nicht untersucht. Das war ja das auch, was so mysteriös war, dass man einen hohen Diplomaten einfach so verschwinden lässt oder verenden lässt. Wie kam die Leiche in den Keller der CDU? Bernd Engelmann sucht in Liechtenstein nach Antworten. Aber dort gibt es nur Blumen, Chalets, Kühe und verschneite Alpen. Und die Villa Octogon. Aber das ist nicht das Ende. Kurz nach dem suspekten Tod von Otto Lenz meldet sich eine Frau und will vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gehört werden. Sie war die Sekretärin von Otto Lenz, bekannt als Maria Claire. Seine attraktive Sekretärin und nicht nur das, sie war auch seine Geliebte. Hier sind sie auf Capri am Anfang ihrer Liaison. Später waren sie so verschworen wie ein altes Ehepaar. Sie war ein etwas seltsamer Mensch, gab sich verschiedene Identitäten. Mal nannte sie sich Maria von Dattendorfer, mal Effi von Horn. Keiner weiß so recht, warum sie so oft ihren Namen wechselte. Jedenfalls war sie die Geliebte von Otto Lenz. Sie hat ihn nach Neapel und Ischia begleitet und dort die letzten Tage vor seinem Tod mit ihm verbracht. Sie wurde dann vor den Untersuchungsausschuss geladen, aber sie weigerte sich, nach Deutschland zurückzukehren. Sie sagte, sie hätte Angst. Sie fühle sich verfolgt und solle umgebracht werden, so wie auch Otto Lenz im Zusammenhang mit der Schmiergeldaffäre ermordet worden sei. Weil sie nicht nach Deutschland zurück wollte, ist schließlich ein Mitglied des Untersuchungsausschusses zu Maria Clerc gefahren. Sie lebte damals in Österreich und hat sie dort vernommen. Im Bundestagsarchiv liegt der genaue Wortlaut ihrer Aussage gegenüber dem Abgeordneten Karl Mörsch vor. Eidesstattliche Erklärung von Maria Clerc. Dr. Lenz erlitt am 5. März in Kitzbühel einen schweren Skiunfall. Er verstauchte sich die Bandscheibe und musste anschließend fast 7 Wochen im Krankenhaus liegen. Dieser schmerzhafte Unfall war für ihn ein schwerer Schock, unter dessen Eindruck er dem Sinne nach mir sagte, so schnell kann man aus dem Leben herausgerissen werden. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, eine große Summe für mich abzuzweigen, dann werde ich das bestimmt tun. Diese Gelegenheit wird sich im Zusammenhang mit der Wiederbewaffnung ergeben können, denn die wird Milliarden kosten. In den folgenden Monaten habe ich Herrn Dr. Otto Lenz häufiger auf Reisen begleitet. Einmal in Spanien fuhren wir auf ein Schloss, das einem spanischen Bankier gehörte. Nachdem Dr. Lenz seine Gespräche geführt hatte, sagte er in etwa zu mir, jetzt klappt es. Jetzt habe ich das richtig große Geschäft an der Hand. Bei dieser Gelegenheit deutete er mir gegenüber zum ersten Mal an, worum es sich handelte. Nämlich um Panzer, auf die die neue deutsche Armee in erster Linie angewiesen sei. Einige Zeit später in Deutschland fragte ich Dr. Lenz dann, wie es denn nun mit den Panzern stünde. Er antwortete, es sei alles prima und in Ordnung. Ich fragte ihn weiter, ob er denn schon einen gesehen habe. Er antwortete und lachte, nein, gesehen habe ich noch keinen, nur einen aus Holz. Wieder einige Zeit später hatte Dr. Lenz in seinem Bonner Büro eine Besprechung mit einem Herrn, dessen Namen ich nicht weiß. Die Besprechung dauerte etwa eine halbe Stunde. Als Dr. Lenz wieder herauskam, hatte er 2 Schecks in der Hand und wedelte damit. Er sagte mir, das ist nun das große Geschäft, es hat geklappt. Dieser eine Scheck ist für den nächsten Wahlkampf der CDU und der hier ist für mich. 8 Tage später schenkte Dr. Lenz mir eine Brosche mit Brillanten und Saphiren, wert etwa 100.000 Mark. Er sagte, er würde mir nun auch ein Haus kaufen. Herr Lenz war zu dieser Zeit CDU-Bundestagsabgeordneter, zugleich aber der eigentliche Propagandaleiter der Bundesregierung und der CDU. Maria Claire. Wenig später stirbt auch Maria Claire, ebenfalls unter mysteriösen Umständen. 3 Tote. 3 Selbstmorde oder 3 Morde? Wir werden es nie erfahren. Zeugen verschwinden oder werden bedroht, vollzogene Vernehmungen geben nichts her. So wird der Untersuchungsausschuss am Ende selbst zu einem Skandal und nach 4 Jahren in einem Durcheinander aufgelöst. Ohne Erkenntnisse, ohne ein ernsthaftes Ergebnis. Die Scheinwerfer verlöschen. Es kann weitergehen mit den geheimen Machenschaften. Das System kann wieder arbeiten für den stillen Triumph der CDU. Die schönen Jahre der Demokratie. Wenn das rausgekommen wäre, könnte die CDU einpacken können. Sie hätten sie erst einmal schon die, von denen es bekannt ist und die verantwortlich sind für so etwas, die werden doch rausgeschmissen. Und die CDU wäre von einer gigantischen Blamage. Und die nächste Wahl hätte sie, weil sie doch immer damals um die Zeit immer wieder die Wahl gewonnen hat, das hätten sich in die Haare schmieren können, wenn das rausgekommen wäre. Weil es immer mehr dann wussten, wer Geld genommen hat. Erstmal der Geld genommen hat, der weiß sicherlich auch, Wer der andere Kumpel Geld genommen hat, was in der, auf Regierungsebene oder auf der militärischen Seite und so weiter. Nicht? Natürlich damals war der Wiederaufbau. Ja? Was glauben Sie, was dann? Die Gelder flossen aus Amerika, damit die eine Armee ausstatten können mit dem Handwerkszeug, was sie brauchen. Dieses System der illegalen Parteienfinanzierung hat also von den 50ern existiert bis 79, 80. Kleiner Ausläufer noch nach 81. Dann haben die Staatsanwälte das aufgerollt. Wir haben in Deutschland 1800 Ermittlungsverfahren gehabt. Da ging es gegen die Elite der deutschen Industrie, Ermittlungsverfahren. Dann wurde das Geld, das restliche Geld irgendwie aufgeteilt. Und dann schien es so, als sei alles beendet. Dr. Helmut Kohl hatte dieses System beendet und er hat dann privat, oder seine Leute haben, seine Finanzleute haben dann privat ein System wieder aufgebaut, das dann wieder nach Liechtenstein und wieder in die Schweiz führt. Sollten Sie zufällig irgendwann durch Liechtenstein fahren, wer weiß, dann schauen Sie mal bei der Villa Octagon vorbei. Sie ist heute öffentlich zugänglich und wird für Konferenzen und Seminare in Schuss gehalten. Und wenn Sie noch Zeit haben für einen Spaziergang bis zum Friedhof, dann folgen Sie links vom Eingang der Mauer. So kommen Sie zu seinem Grab. Es ist sehr gepflegt und dankbare Hände legen immer frische Blumen darauf. Wer zahlt für das Gedenken an Rudolf Ruschewey?